Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken.